Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Folge 120. Und ja, ich nehme die Folge heute etwas früher in der Woche auf. Ja, also deswegen, ja, leider wird sich das dann eben sowieso beißen mit dem 29. Oktober, denn am 29. Oktober wird ja das LG, das LG Nexus 4 vorgestellt. Und vermutlich auch noch das Nexus 10, da komme ich gleich nochmal dazu. Und genau das Problem, wenn ihr das hört, dann ist es wahrscheinlich schon längst angekündigt. Und deswegen, ne, also hier, es wird jetzt noch spekuliert, denn noch ist nichts 100% sicher, als dieser Podcast eben jetzt aufgezeichnet wurde. Und deswegen, ja, das müsst ihr mit einbeziehen in eure Überlegungen. Ja. Aber ich habe natürlich noch ganz andere Themen. Ich meine, hat ja schon letzte Woche haben wir schon da ein bisschen über LG gesprochen, ja, und vorletzte Woche und so weiter. Wird sich auch diesmal nicht vermeiden lassen, aber in den Themen ist diesmal Windows 8 und Android. Drin, ja, als Thema und dann natürlich auch noch jede Menge News dazu, Community-Nachrichten, oh, wieder mau, ne? Und natürlich auch die App der Woche ist wieder vorhanden, aber ich fange jetzt mal beim Thema an. Windows 8 und Android, das funktioniert zusammen, das geht, wie auch nicht, ne? Wieso nicht, klar. Windows 8 ist ja vorgestellt worden, jetzt von heute aus den gestern, ja. Und ja, macht eigentlich einen überraschend guten Eindruck, ja, von der Präsentation her, oder war vielleicht nur die Präsentation besonders gut, ich weiß nicht. Auf jeden Fall stellt sich da natürlich gleich die Frage, inwieweit das eben harmoniert mit Android. Gut, es ist hauptsächlich interessant, die Cloud-Funktionalitäten von Windows 8, wie kann man die von Android nutzen? Klar, warum ist das das Wichtigste, um es mal kurz zu sagen. Microsoft hat natürlich bei Windows 8 erkannt, dass die Cloud die ultimative Funktionsschatzkiste ist, ja. Und deswegen ist das Betriebssystem, wie auch jetzt die modernen Linux-Distributionen auf die Benutzung der Cloud ausgerichtet. Genau wie auch das im mobilen Bereich immer stärker der Fall wird mit den Tablets und den Handys. Und damit wächst natürlich einiges zusammen, wird auch viel leichter. Dennoch braucht man für bestimmte Anwendungen natürlich auch die entsprechenden Apps dazu. Ja. Ich meine, die Zeiten, bei denen man alle Daten über USB-Anschluss übertragen musste und dann noch ein Sync-Programm auf dem PC brauchte dafür, die sind glücklicherweise vorbei. Zumindest wenn man ein modernes Gerät hat und ein modernes System. Und da läuft es eben über die Cloud, dieses Syncing, wenn man das überhaupt noch so bezeichnen kann. Oftmals werden die Daten dort gespeichert. Die Apps, die man bei Android schon jetzt benutzen kann, also die es jetzt schon gibt, sind deswegen hauptsächlich Apps, die auf SkyDrive zugreifen, der Kern von Windows 8, ja, und das oder der Kern von dem Windows 8 Cloud Service, ja, und entsprechend als wichtiger Bestandteil von Windows 8 ist es dann komplett direkt ins System integriert. Und das ist sozusagen die Schaltzentrale, wenn man so will. Auch für die neuen Office-Versionen, die herauskommen, wird das SkyDrive hier die Zentrale sein, wenn man so will. Außerdem erscheint ja auch noch die letztlich verbesserten Versionen von den Cloud, wie soll ich das ausdrücken, von dem Cloud Work oder sowas, ja, ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll, das Cloud Office, ja, also praktisch Versionen, die online funktionieren und sozusagen als Gegenstück für die Google Docs. Da gibt es übrigens auch noch Programme wie zum Beispiel Documents to Go, aber soweit möchte ich heute da gar nicht gehen. Das ist vielleicht mal für eine andere Sendung, wenn Bedarf da ist, interessant, ja. Ich will mich heute ein bisschen stärker auf die Cloud konzentrieren. Also eine offizielle SkyDrive-App gibt es auf jeden Fall schon mal von Microsoft. Damit kann man also auf jeden Fall komfortabel auf die Dateien in seinem SkyDrive, das übrigens 7 GB kostenlosen Speicherplatz bringt, nutzen. Ja. Die App ist natürlich kostenlos, weil es ja von Microsoft direkt auch ist. Und damit kann man sich auch Bilder direkt anschauen in dieser App, beispielsweise. Ja. Und Videos oder Fotos eben auch hochladen, nicht nur runterladen. Die Dateien dann eben per Sharing auch über andere Apps zum Beispiel verschicken, etc. etc. Also das ganze Repertoire mit dem Management von den Files auf SkyDrive ist da vorhanden. Jetzt sucht man vielleicht etwas, wo, naja, so ein bisschen übergreifender ist, und man hat ja zumindest, gehe ich mal einfach davon aus, als Android-Nutzer mindestens auch ein Google Drive. Da komme ich dann immer wieder gerne auf ein Programm zurück, das ich schon hier mehrfach erwähnt habe und auch schon mal App der Woche war. FolderSync. Auch das funktioniert mit SkyDrive, aber eben auch mit Google Drive, Ubuntu One und so weiter und so weiter. Und damit ist es möglich, eine ganze Horde von Cloud Drives zu nutzen und auch hier untereinander eben dann die Daten auszutauschen, was ganz, ganz praktisch ist, und man spart auch jede Menge App-Platz. Also wenn man zum Beispiel spezifische Funktionen einer App nicht braucht, dann kann man eben mit FolderSync seine normalen Arbeiten da erledigen. Leider hat FolderSync noch keinen Video-Manager drin, so dass eben auch Bilderdateien einfach nur heruntergeladen werden und dann mit dem internen Viewer angezeigt werden, statt dass sie eben direkt sozusagen gestreamt werden auf dem Bildschirm. Sehr, sehr schade finde ich das. Aber gut, nichts ist perfekt. Ja. OneNote Mobile, das ist ein weiteres Programm direkt von Microsoft. Da kann man dann eben, wie der Name schon sagt, hauptsächlich Notizen, die allerdings auch ja, Standardinformationen, Bilder etc. beinhalten können, speichern und auch wieder über SkyDrive dann synchronisieren, beziehungsweise das wird automatisch gemacht und damit eben auch mit Windows 8 die Daten dann bearbeiten. Also man kann eben auch damit Textdokumente, Bilder und so weiter von Android zu Windows 8 und umgekehrt dann eben ja, hin und her transferieren, wenn man so will. Und so ein Notizmanagement ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich mache das natürlich mit einer anderen Software, aber von der Idee her ist es auf jeden Fall gut, und die Note-App ist eigentlich noch nicht mal schlecht, die hier Microsoft anbietet mit OneNote Mobile. Dann gibt es noch natürlich für die Spielefreunde, die eine Xbox haben, sei es erwähnt, dass es auch My Xbox Live für Android gibt. Was hat das jetzt mit Windows 8 zu tun? Tja, Windows 8 hat ebenfalls Xbox Live, richtig, ein richtig schwieriger Name, richtig in das System integriert, also richtig tatsächlich integriert. Das ist tief eingegraben, weil die Xbox auch als Multimedia-Device von Windows 8 PCs angesprochen werden können. Das bedeutet also, wenn ihr zum Beispiel einen Windows 8 PC irgendwo habt, dann werden die über euer privates LAN oder WLAN per ja, Klick sozusagen auf die Xbox gestreamt, und ihr könnt die Sachen im TV anschauen. Das ist auch schon mal ganz praktisch, und da spielt eben auch diese Android-App mit rein, wo ihr eben euer Xbox Live-Account da verwalten könnt, Avataren verändern und so weiter und eben auch speziell für das Spielen jetzt eben eure Achievements und so weiter verwalten könnt. Also das Xbox Live-System gibt es eben nicht nur auf Windows 8 RT oder Windows RT, das ist ja das mobile System von Windows 8, sondern eben auch für Android, wenn auch in einem etwas geringeren Umfang. Ja. Auch interessant ist Alternative auch zu FolderSync File Expert. Das ist eigentlich ein Dateimanager, der aber sehr, sehr viele Funktionen mit beinhaltet und das ist auch hier kompatibel mit SkyDrive und mit Google Drive, auch mit Dropbox, Boxnet und SugarSync. Also sagen wir, die allerwichtigsten sind da eben dabei. Und das ist schon mal nicht schlecht. Schade, dass Ubuntu One nicht da ist. Schon sonst wäre vielleicht FolderSync für viele Sachen gar nicht mehr notwendig. Aber gut, FolderSync ist schon sehr, sehr gut. Hat ja, wie der Name schon sagt, auch spezielle Sync-Funktionen, die man einstellen kann, wann, wie oft gesynkt werden soll, etc. etc. Aber hier, wer Daten einfach hin und her schaufeln will, manuell, für den ist der File Manager, File Expert eben perfekt. Da braucht man auch nicht die Pro-Version davon, sondern es geht alles auch mit der kostenlosen Version. Und das hat auch oder das Teil hat auch einen Image Viewer integriert. Ja, das ist auch interessant. So wie eben diese Original SkyDrive App. Und natürlich noch wesentlich mehr Funktionen dabei File Expert als richtiger File Manager. Ja, also ihr seht Windows 8 und Android auch schon in diesem frühen Stadium da jetzt gut, ja, spielen gut zusammen. Ja, da wird noch einiges kommen, vor allem im Documents-Bereich, also im Office-Bereich. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, da geht schon seit längerer Zeit hier Gerüchte um, dass eben Microsoft hier auch Office mehr oder minder anbietet auf Android. Es wird sich früher oder später auch nicht vermeiden lassen bei dem Markteinteil, den Android jetzt mittlerweile hat, ja, dass da vielleicht Microsoft sich dann doch aufrafft und hier für das meistgenutzte System dann dieses ja, tut. Weil wir gerade von Zahlen sprechen und damit kommen wir zu den News für diese Woche. Ja, da habe ich jede Menge Zahlen für euch diesmal, weil ich fand es faszinierend. Ja, es ist ja Zeit der Quartalsberichte im Moment. Da geht es also richtig rund und im Großen und Ganzen kann man sich sehr, sehr freuen als Android-Fan, wenn man so will, weil insgesamt gesehen die Android-Szene momentan äußerst positiv ist. Android ist kaum zu stoppen. Ja? Es ist also Wahnsinn, was da an Zuwächsen vorhanden ist. Ja? Und das zeigt zum Beispiel Samsung im dritten Quartal 2012. Neuer Rekord, mal wieder. Ja? Schon, glaube ich, der zweite Rekord in Folge jetzt. Mit einem 5,98 Milliarden Profit. Profit, wohlgemerkt, nicht Umsatz, Profit. Ja. Und 91% Steigerung. Das ist ja Wahnsinn, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Alleine 20 Millionen Galaxy S3 wurden verkauft und damit ist natürlich für Samsung Android extrem wichtig geworden. Sehr, sehr wichtig. Sie haben allerdings immer noch andere Handys im Programm, das darf man nicht vergessen. Übrigens wird auch ein Windows 8 Tablet von Samsung erscheinen oder ist jetzt, glaube ich, draußen, wurde jedenfalls gestern gezeigt schon bei der Windows-Präsentation. Warum auch nicht? Samsung macht da nie, hat da nie ein Hehl draus gemacht, hat sich nie hundertprozentig festgelegt. Samsung macht alles, Samsung macht Hardware und sie nehmen dann auch Software von verschiedenen Herstellern. Ja, also dieser Profit, den Samsung da gemacht hat, ist schon ziemlich heftig. Und da kann man sagen, als Samsung geht's saugut. Ja. Saugut. Und da entsprechend hat auch der Markt da sehr positiv darauf reagiert und auf diesen neuerlichen Rekord von Samsung. Der Vorteil ist ja, dass komischerweise bei Samsung, obwohl die schon seit einiger Zeit der größte Hersteller von Mobiltelefonen ist, ja, dass die trotzdem im Hintergrund sozusagen, naja, einen Vorteil haben, dass wenn die ihr Zahlen ankündigen, dass es nicht wie bei anderen Firmen dann erwartet wird, dass die Zahlen besser sind als die angekündigten Zahlen, sondern die kündigen an und sind eben gut oder liegen in dem Rahmen, ja, und dann reagiert der Markt positiv drauf, während oft bei anderen, ja, es nicht gut genug ist, die Zahlen von letzten Jahr zu toppen, sondern die waren dann einfach für den Markt nicht gut genug, was schon ziemlich schäbig ist, muss man auch sagen, mit diesen Analysten, die haben vollkommen jeglichen Sinn für die Realität verloren. Ich habe mich schon mal darüber geärgert, aber zeigt doch, dass man einen Vorteil haben kann, wenn man, sag ich mal, statt einer Kirche einfach nur eine Kundenbasis hat, dann wird nicht so viel erwartet wie von einem Erlöser. Ja. Dann kann man richtige Geschäfte machen. Das ist doch was. Deswegen, wie gesagt, bleibt Samsung, also vor Nokia, der größte Hersteller von Mobiltelefonen. Das ist schon ziemlich imposant. Noch vor nicht allzu langer Zeit hatte Nokia diesen Titel für 14 Jahre in Folge. Ja, und das ist schon sehr bezeichnend, dass Samsung da jetzt auch vorbeigezogen ist, schon wieder in diesem Quartal und eben da den Markt richtig beherrscht. Hier konkret in Zahlen ist das 31,1% von dem gesamten Handymarkt gehört Samsung. Und Apple hat 15% davon. Alles andere, der Rest teilt sich auf alle anderen Hersteller. 22,2%, Entschuldigung, nein, 18,7% immer noch vor Apple hat Nokia in der Hand. Und ja, ist also schon interessant. Sand, würde ich mal sagen. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht ein paar Zahlen vertauscht, kann sein. Es ist heute eine Zahlenwüste, die ich hier habe. Ja. LG übrigens bei 3,1%. Bin mal gespannt, ob sich das jetzt dann ändert, nachdem LG hier auch ja ein bisschen Public Relations bekommt durch diese Veröffentlichung von dem LG Nexus 4. Ob sich das auch da positiv auswirkt oder ob das da am Markt spurlos vorbeigeht. Das kann natürlich auch sein. Ja. Nicht so gut wie Samsung. Das ist die andere Seite der Medaille, geht es HTC. Die haben nämlich ziemlich enttäuschende Zahlen im dritten Quartal veröffentlicht. Und da möchte ich euch mit den einzelnen Zahlen gar nicht langweilen. Auf jeden Fall waren sich da alle einig und nicht nur die Analysten, die sowieso immer zu viel erwarten, sondern wirklich alle einig, dass da ja nicht alles so perfekt läuft. Und da muss jetzt auch was passieren. Ich hoffe, dass da HTC nicht irgendwie Android ausmacht als Schuldigen. Ich weiß, auch wenn es einige jetzt nicht gerne hören, was der Schuldige ist, ja, neben dem Marketing, ja, ganz klar auch die Oberfläche. Ich weiß, viele werden das jetzt anders sehen, weil HTC, das habe ich schon gespürt, ja, ich habe mich da schon klar zurechtgewiesen, ja. Hat viele Fans, aber dennoch ist die Oberfläche von Samsung auch beliebter. Ist auch nichts für mich. Wie gesagt, ich bin der Stock-Android-Fan Und da hat ja auch das Galaxy Nexus gute Erfolge erzielt mit der Stock-Android-Fläche, sowie das Nexus 7 ja richtig eingeschlagen hat. Das heißt, von der Oberfläche her sind die Leute jetzt an das Stock-Android gewöhnt. Viele Leute sind daran gewöhnt. Und möglicherweise wird sich das dann sogar noch verschärfen, dieses Problem bei HTC, wenn sie weiterhin auf ihrem Sense, wobei ich keinen Zweifel habe, dass sie das tun, weil das drauf setzen werden. Ja. Also dass HTC Sense irgendwie wegmacht, das wäre absolut utopisch zu glauben. Ich glaube, die werden mit ihrem HTC Sense lieber untergehen, als dass es ändern. Ja. Weil das gab es schon vor Android bei HTC und es wird sicherlich auch nach Android bei HTC noch geben. Also bei HTC läuft es nicht ganz so rund. Die Chefs und der Vorstand wird da sicherlich mehr Zeit daran setzen, herauszufinden, warum das so ist, als ich das jetzt hier tue. Von daher hoffe ich, dass die da denn das Problem auch finden und dann eben abstellen können. Einen riesen Schub haben wiederum die Android-Tablets bekommen. Und auch da ist wirklich phänomenal, was Android erreicht hat in dem Sektor. Mittlerweile sind 41,3% aller Tablet-Computer mit Android-Betriebssystem. Apple noch vorne mit 56,7%. Danach kommt Microsoft mit 1,6%. Das wird sich sicherlich noch ändern. Ja. Nachdem ich diese Präsentation gesehen habe bei Microsoft, bin ich also sicher, dass hier der Marktanteil von Microsoft steigen wird im Tablet-Bereich. Das Surface ist, wenn auch nicht billig, doch schon mal ein interessanter Ansatz. Und sehr viele Dritthersteller haben Windows 8 Tablets gezeigt. Also da wird sich was tun. Die Frage ist nur, wo zieht Microsoft mit Windows 8 RT denn die Kunden ab? Bei Apple oder bei Android? Von der Benutzeroberfläche her würde ich fast sagen, dass Microsoft mehr auf die Apple-Kunden zielt als auf Android-Kunden. Warum denke ich das? Wenn ihr euch Windows 8 anguckt, dann seht ihr eine extrem simple Oberfläche. Ja, klick, klick, klick, ihr habt alles da und fertig. Niemand braucht sich mehr Gedanken zu machen über den Hintergrund von dem Ganzen. Hat natürlich dann auch überhaupt keine Kontrolle mehr. Ja. Bei der Desktop-Version kann man eben den Desktop tatsächlich noch einblenden. Man kann das alles umstellen, wenn man dieses Metro nicht haben will, diese Metro-UI. Aber das geht eben so in der Form nicht auf dem Tablet beziehungsweise auf dem Handy, das auch eben dann mit Metro UI läuft. Und da sieht man dann eben, finde ich, welche Kunden angesprochen werden. Die Simplicity-Kunden, die einfachen Kunden, die sich um nichts kümmern wollen, einfach nur etwas klicken wollen. Ja. So sehe ich das zumindest. Nicht, dass es bei Android nicht geht. Also Android hat ja, wie gesagt, eine geniale Oberfläche. Nur ich denke, dass Android-Kunden auch immer noch eine gewisse Basis haben. Nicht, dass alle Android-Kunden so sind, aber dass eben bei Android-Kunden eine gewisse Basis gibt, die mehr auf Technik schauen und mehr eben technisch versiert sind als die Apple-Kunden, die normalen. Und ich glaube, Microsoft kann solche Tech-Geeks mit dem Windows 8-System nicht ansprechen. Das denke ich nicht. Das wird Android da bleiben. Aber ich kann mich täuschen. Vielleicht zieht da Microsoft mehr auf Android ab. Man darf ja nicht vergessen, ne? Leute von der Kirche abzuziehen ist ziemlich schwierig. Also vielleicht ändert sich hier oder schlägt das noch um. Übrigens zum Vergleich: Android-Tablets im Quartal 3 2011 nur 29,2% und jetzt eben im Quartal 3 2012 41,3% und da wurden eben fast 10% von Apple gemopst. Ja. Das ist schon gar nicht mal so wenig. Kein Wunder, dass Apple durchdreht und wild klagt. Die haben so Angst. Ja. Die haben der Angstschweiß schon auf der Stirn stehen. Gartner gießt da auch noch ein bisschen Öl ins Feuer. Die sagen nämlich voraus, also Gartner ist ja ein recht angesehenes Institut, die sagen nämlich voraus, dass in 4 Jahren, also ab 2016, Android das führende Betriebssystem ist. Jetzt denkt ihr mir, Moment mal, wieso die hat, es ist doch schon das führende Betriebssystem, ja, das stimmt. Android ist im Gesamtvergleich, Android insgesamt und andere insgesamt ist also Android weit, weit, weit vorne, ja. Aber was Gartner jetzt meint, ist mit dem Betriebssystem generell, also auch Desktop-Betriebssysteme und ja, Tatsache. Und da ist Gartner zuversichtlich, dass eben in 4 Jahren Android das dominierende Betriebssystem auf allen Plattformen, sogar noch vor Windows, sein wird. Das ist faszinierend, wie das im Einzelnen jetzt gerechnet wird. Das kann ich nicht sagen, weil Android auf dem Desktop ist ja mehr so eine Randerscheinung. Es gibt einige Laptops, die man auch kaufen kann, die mit Android funktionieren und damit eben ein Computer mit Android. Aber dafür hat ja eigentlich Google sein Chrome OS. Und wie das jetzt gerechnet wird, ob das jetzt nur zahlenmäßig gerechnet wird, insgesamt gesehen, oder auch auf die einzelnen Plattformen, das kann ich jetzt so nicht sagen, da sind einfach zu wenig Informationen vorhanden dafür. Aber auf jeden Fall ist es schon mal, selbst wenn das jetzt rein von den Zahlen her wäre, dann wäre das schon ein starkes Stück. Und das sollten dann, spätestens dann müssen dann die Webseitenhersteller beziehungsweise auch die App-Hersteller das respektieren und sich eben mehr auf den mobilen Android-Sektor konzentrieren, als das jetzt der Fall ist. Irgendwie habe ich so das Gefühl, bei vielen Entwicklern ist Android einfach das notwendige Übel, aber tja, nun ja. Es gibt allerdings auch Entwickler, die entwickeln können und auch die Zeichen der Zeit verstanden haben und das auch gerne tun und nicht nur mit der Pistole im Rücken an die Arbeit gehen. Jo, der Kindle Fire, der wird jetzt auch in Europa ausgeliefert, und zwar beide Versionen. Umhauen tut es mich nicht, aber gesagt werden muss es natürlich, die beiden 7 Zoll Tablets, genau mit einmal als HD, Kindle Fire HD und Kindle Fire Normal. Da wird dann jetzt hier auch in Deutschland das Ganze ausgeliefert. Okay, gut. Ja, mit Lawfilm gibt es eine Kooperation, allerdings weiß ich nicht, ob die schon für Deutschland funktioniert. Der Cloudplayer ist ja jetzt vor einiger Zeit freigeschaltet worden, genau wie der Amazon App Store für Google und für Android. Und da geht es jetzt also auch in diesem Bereich voran. Allerdings weiß ich selbst immer noch keinen Grund, warum man an Kindle Fire dem technisch wesentlich besseren Nexus 7 hier vorziehen sollte, sei denn eben, man möchte eh nur seine Amazon-Inhalte nutzen damit und keine weiteren Sachen damit machen, denn ein offizieller Android-Market gibt's ja da nicht, den Play Store. Ski-Safari, das war vor nicht allzu langer Zeit App der Woche, da gab's jetzt ein Update rechtzeitig zu Halloween und ein grandioses, spektakuläres Halloween-Theme ist da geliefert worden. Ich habe mich schon gekringelt vor Lachen. Ja. Richtig schön gemacht. Ja. Und wenn ihr Halloween mögt und hier euer Ski-Safari in eine gruselig-dunkle Atmosphäre verwandeln wollt, kostenloses Update eben. Wir kommen zusätzlich noch eine kostenlose weitere Strecke aktiviert worden. Also im Prinzip 2 Strecken und eine davon in einem Halloween-Look. Sehr, sehr schön. Auch der Soundtrack wurde übrigens überarbeitet und angepasst an dieses Halloween-Theme. Das ist einfach faszinierend. Also, Ski-Safari mit Halloween-Theme jetzt im Play Store als Update zu bekommen. Panasonic. Ich habe hier die Themen wieder heute kreuz und quer. Ne? Panasonic zieht sich aus dem Geschäft in Europa wohl zurück. Ja, nachdem die erst vor kurzem wieder ein Comeback gefeiert haben, ziehen sie jetzt wieder ab, denn das Eluga war leider alles andere als erfolgreich. Nun, mich wundert es nicht, ich weiß nicht, wie Panasonic da hoffen konnte, hier 1,5 Millionen Stück zu verkaufen. Aber so ganz ohne Werbung, ohne spektakulären Launch-Event, ohne Promotion in den Geschäften, da frage ich mich, was die sich vorgestellt haben. Da gibt's hunderte von Android-Handys und dann taucht dann so ein Panasonic auf. Das interessiert kein Mensch mehr, wenn das daneben in den Laden liegt. Da muss was passieren, da müssen die Leute darauf aufmerksam gemacht werden. Ich habe das auch mal gesehen in einem Elektronikmarkt und da hat es einfach so da gelegen. Ich habe keine Info bekommen, dass es rausgekommen ist, keine große Pressekonferenz oder sonst irgendwas. Da hat es einfach da gelegen. Und dann habe ich es angeguckt und ja, okay, ja, irgendein Handy halt, okay, gut. Nichts Besonderes, keine großen Besonderheiten erwähnt. Ich war dann auf der Webseite vom Eluga und da wurden dann eben mal ein paar interessante Sachen, die man vorher gar nicht gehört hat. Zum Beispiel, dass es eben wasserfest ist, das Smartphone, ja, dieses Eluga. Das hat man eben, weiß man ja so nicht, woher denn auch. Die Werbung, die auf der Website ist, ist sogar richtig gut, aber ja, dort ist sie und ja, bei so einer, sag ich mal, nicht präsenten Marke im Mobilfunkbereich muss man halt auch was machen, damit die Leute überhaupt wissen, dass es irgendwas gibt. Ja. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber naja, die Marketingabteilung arbeitet nicht immer so 100%, wie sich das die Vorstände wohl gerne erhoffen würden. Und ja, deswegen ist Panasonic da enttäuscht und ein Rückzug ist also sehr wahrscheinlich. So, jetzt wieder was ganz anderes. Ja, ihr habt doch sicherlich immer schon mal das oder öfter schon mal das Problem gehabt, ihr wolltet irgendwas festhalten und wenn ihr euer Handy raus habt und fotografiert habt, da war der Moment eigentlich schon weg. Ja, also es ist einem ziemlich viel entgangen. Eine Firma, die möchte das ändern. Und zwar haben die ein Gerät entwickelt, das sich Memoto nennt. Was ein Zungenbrecher. Memoto. Eine kleine Kamera, wirklich kleine Kamera, 5 Megapixel zum Anstecken. Und diese 5-Megapixel-Kamera, die nimmt einfach nur Bilder auf. Mit GPS-Tag, so dass man automatisch weiß, wo das Bild aufgenommen wurde. Und es gibt keine Knöpfe. Man steckt sie einfach an. Sobald man sie eingesteckt hat, fängt das Gerät an, Bilder aufzunehmen. Und zwar alle 30 Sekunden ein Bild. Egal, was man macht. Sogenanntes Live-Picturing. Ja, also das Festhalten des Lebens in Bildern. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an das Justin TV, wo es da gab mit diesem, die ja das so ein Live-Streaming, also so live mit das Leben, ein Lebensstream promotet haben, ja, wo man also eben eine Kamera, eine Videokamera dabei hat, die immer an ist, egal was man tut, und dann eben hier die Bilder schickt. Klar, probiert da mal ins Kino reinzukommen. Also das würde ich auch hier nicht empfehlen, wobei das Ding überhaupt gar nicht auffallen würde, so klein wie das ist und verschwindet auch farblich, wenn man es richtig wählt, an der Kleidung. Wie gesagt, es ist kein Video, sondern es werden nur Bilder aufgenommen, jeweils 2 Stück pro Minute, also alle 30 Sekunden. Und das, so simpel das klingt, so faszinierend ist das. Es hat einen ausreichend großen Speicher, damit man auch längere Zeit hier das aufnehmen kann damit. Und es ist voll integriert mit Android. Das heißt, es gibt eine Android-App und da werden dann auch die Bilder bei oder mit auf Wunsch dann eben sortiert im Handy und abgelegt. Und so dass also hier auch wiederum kein totales Chaos herrscht bei so vielen Bildern. Da wird also auch zeitlich dann eben und nach Ort auch sortiert. Es wird alles schön getaggt, Geotags, ja, so dass man dann eben sagen kann, ja, okay, ich möchte jetzt die Bilder sehen, die dort und dort aufgenommen wurden, zack, oder in dem Umkreis, zack. Und dann kriegt man die entsprechenden Fotos angezeigt oder nach Datum etc. und kann das dann alles auch natürlich hochladen, klar auf Picasa beispielsweise und dort dann speichern für die Ewigkeit. 5 Megapixel ist gar nicht so schlecht für so eine Minikamera, wie die Kameraqualität an sich ist. Natürlich sagt die Firma sehr, sehr gut, das wird man dann sehen. Der kleine Nachteil oder zwei Nachteile ist erstmal, wobei das muss nicht ein Nachteil sein, es ist ein Kickstarter-Projekt. Das heißt, ihr könnt die Kamera noch nicht kaufen. Allerdings, das Projekt ist ist am 23. Oktober gestartet und hat nächsten Tag bereits das Ziel erreicht. Also voll finanziert worden durch die Community bereits kurz nach dem Start. Also offenbar sind die Leute da wahnsinnig begeistert damit. Der zweite Punkt, und das finde ich viel schlimmer, das Teil kostet $249. Boah. Oh Mann. Oh nein, oder? Also ich meine, komm Leute, $249 für so eine Minikamera, bei der man nichts anderes, bei der man gar nichts machen kann, nichts einstellen kann, gar nichts, die einfach nur so viele Bilder aufnimmt. Da krieg ich eine richtige Kamera dafür. Klar, ich weiß, ist auch nicht dafür gedacht, für eine richtige Kamera zu ersetzen, sondern eben für den Lebensmoment aufzunehmen. Ja. Aber dennoch, €249 oder Dollar, das ist mir für den Spaß einfach zu viel. Ich hoffe, dass das irgendwann mal, wenn es dann tatsächlich raus ist, vielleicht noch ein Preis gesenkt wird. So ab $99 kann ich mir vorstellen, dass man so ein Teil kauft. Aber vorher absolut nicht. Ja. Definitiv nicht. Das ist also der Nachteil. Aber trotzdem wird es, bin ich ganz sicher, seine Fans finden. Die Idee ist nämlich richtig genial, wie ich finde. Dann habe ich auch noch was wieder wegen den Controllern. Ihr wisst, da bin ich immer auf der Suche. Game Controller für Android und da ist mir jetzt dieses Moga nochmal ins Auge gefallen. Ich glaube, da hatte ich schon mal drüber gesprochen oder war es sogar der Moos, also schon eine Zeit lang her. Da gibt es jetzt eben diesen Controller richtig zu kaufen, ist jetzt draußen. Wie soll ich das beschreiben? Also das ist ein Halter, da wird das Handy reingeklemmt, die Verbindung geht über Bluetooth und das Pad ist gleichzeitig der Halter quasi vom Handy und man kann es da benutzen. 18 Stunden Gameplay mit zwei Mikrobatterien, also diese AAA-Batterien. Auch da sehr schön, dass sie normale Batterien gewählt haben, nicht einen Akku, den man aufladen muss. Da kann man natürlich eben hier auch zwei Akkuzellen reinmachen, die man aufladen kann. Auf jeden Fall kann man sich so viel Akkuzellen mitnehmen, wie man will, also praktisch unbegrenzte Spieldauer, so viel Batterien, wie man eben mitschleppen will. Das Ganze sieht auch gut aus, arbeitet mit Geräten von Android 2.3 aufwärts, Smartphones und Tablets werden unterstützt, wobei die Tablets werden da in diese Halterung wohl kaum reinpassen. Naja. Inwiefern da jedes andere Handy reinpasst, ist auch fraglich. Die Kompatibilitätsliste bezieht sich hauptsächlich auf die Spiele. Und das ist leider ein kleines Manko bei diesem Moga-System. Ich habe ja schon von einigen Systemen geredet, wo hier eine Anpassung von der Software nicht notwendig ist. Auch das Keymapping von diesem Arcos Gamepad, wo ich letzte Woche drüber gesprochen habe, da wird jedes Spiel quasi unterstützt, ohne dass die Entwickler was machen müssen. Hier bei diesem System muss der Entwickler das auch unterstützen. Sehr gut ist allerdings, dass schon ziemlich viele große Titel mit drin sind, beispielsweise Asphalt 7. Heat HD, das war mal App der Woche vor kurzem. Hier dann Dead Trigger, das Zombie Game. Ich glaube, das war auch mal hier, habe ich glaube ich auch mal erwähnt im Podcast. Doom GLES wird unterstützt. Duke Nukem 3D, Dungeon Hunter 3, dann Gangster Rio, City of Saints. Auch das war schon App der Woche. Ne? Und so weiter und so weiter. Auch NFL Pro 2030, das gefällt mir sehr gut. NFL Pro 2030, das ist ganz, ganz toll. Super tolles Footballspiel, das werde ich euch nochmal vorstellen. Vielleicht in der nächsten Folge. Und Shadowgun, Sonic CD wird da gezeigt oder wird unterstützt. Virtua Tennis beispielsweise und noch viele andere. Aber halt, die Liste ist begrenzt, auch wenn da steht, dass es eben dass eben da gearbeitet wird daran. Ja. Welche Android-Geräte unterstützt werden oder ob schlicht alle unterstützt werden, was ich mir gar nicht vorstellen kann, da ist leider jetzt hier ist nichts zu lesen darüber. Der Preis ist auch wieder leider ein Knackpunkt, wie auch eben bei dieser Kamera. $49,99 kostet das Ganze. Billiger wird es nicht, wenn man es in Euro umrechnet, weil ja da auch noch Versand kommt, der dann eben aus der USA zugeschickt wird. Ja, so ist das, so ist das. Und deswegen kann man eher mit mehr rechnen, wenn das am Zoll hier noch verzollt wird, was normalerweise auch getan werden muss. Dann kommt man eben leicht sogar drüber in Euro gerechnet. Naja, gut, was soll man machen? Aber immerhin, Moga Game Controller gibt es und ist verfügbar. Und ja, gut, warum nicht? Ich bin immer noch auf der Suche nach einem mit USB-Anschluss, der auch mit mehr Sachen funktioniert, mit einer intelligenten Software. Aber ich bleib dran, ich bleib dran. Ja, Nexus 10, ich habe es schon mal angedeutet vorhin. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt sagen, wissen wir doch schon lange. Ja, wurde doch eben gerade gesagt. Ja, wie gesagt, Podcast wurde eben vorher aufgezeichnet. Das Nexus 10, da sind Fotos aufgetaucht von Vic Ganjotra, höchstpersönlich, ja, von Google. Der hat schon Bilder damit veröffentlicht, nicht nur ein einfacher Mitarbeiter, ist immer ein Senior Vice President of Engineering. Und der hat eben jetzt Bilder veröffentlicht von oder mit dem Samsung Nexus 10 aufgenommen. Und damit scheint es auch fast sicher zu sein, zumindest für Android Central, dass es eben Samsung ist. Die schreiben hier Samsung Nexus 10, allerdings in dem Bild sieht man nur Nexus 10. Ja. Können wir also noch ein paar Beschwörungsrituale durchführen, dass es vielleicht doch kein Samsung Nexus 10 ist, wer weiß. Optisch, wenn die Bilder, die ich gesehen habe, tatsächlich stimmen letzte Woche, dann muss ich sagen, sieht es leider aus wie ein Galaxy Tablet. Nicht, dass ich was gegen die Galaxy Tabs habe, auf gar keinen Fall, das ist ein super Gerät, aber ich hätte mir was Neues gewünscht, ja. Ein Asus 10 Zoll Tablet in der Qualität vom Nexus 7. Boah, das wäre es doch gewesen, ja. So, wenn das ein Samsung-Gerät ist, dann können wir uns auf einen heftigen Preis gefasst machen und nicht etwa auf einen günstigen Preis wie beim Nexus 7. Ich glaube, es werden jetzt, wenn ihr den Podcast hört, bereits einige Leute schon bitter enttäuscht sein vom Preis. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier ein Preisbrecher wird. Ja, dann haben wir noch GTA Vice City für Android ist angekündigt. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Ich habe das GTA 3 schon mal gekauft. Das lief bei mir nicht, obwohl es dort nicht aufgeführt war, dass es da nicht laufen würde. Aber ja, es läuft auf so wenigen Geräten, dass es gerade umgekehrt ist. Es gibt nur eine Handvoll Geräte, auf denen es funktioniert. Und das wird sich wahrscheinlich bei Miami Vice City auch nicht ändern. Miami Vice City, ich meine Vice City. Es ist offensichtlich, es ist in Miami, aber es heißt eben Vice City, nicht Miami Vice City. Hätten wahrscheinlich Ärger bekommen. Ja. Was soll ich denn da sagen? Ne? Also ich meine, schön, dass es dieses GTA gibt für die Geräte. Ich hätte es gern, aber es ist weder auf dem Nexus S lauffähig gewesen noch auf dem Galaxy Tab. Und damit ist es natürlich gegessen für mich. Sehr schade. Aber ich weiß auch nicht, wie man Apps so programmieren kann, dass sie nur auf einigen Geräten laufen. Also da muss man einfach vielleicht ein bisschen anders daran gehen. Es gibt extrem aufwendige Spiele, die auf fast allen Geräten laufen und eben nicht nur auf fast gar keinen Geräten, was dann umgekehrt ist. Naja. Gut, okay. Also, gesagt ist es jedenfalls, wenn ihr also Glück habt, demnächst ein Gerät zu besitzen, auf dem das GTA Vice City läuft, dann könnt ihr mal anschauen und ich bin sicher, das macht riesen viel Spaß. Nexus 7, ja, Nexus 7 bleibt das beste 7 Zoll Tablet, ja, und auch das beste Tablet bis zu 7,9 Zoll, ja. auf dem Markt. Definitiv. Das kann man ganz klar sehen anhand von einer Tabelle. Mit den Leistungsdaten übrigens beachtlich. Das Display mit 7 Zoll, 1280 x 800 Pixel, also meilenweiter Konkurrenz aus dem anderen Lager überlegen. Ja, 216 Pixel per Inch. Zum Vergleich, die Konkurrenz bietet nur 163 Pixel per Inch. Also, ja, ne? Das sagt schon alles. Und so setzt sich das dann auch fort vom Preis her, vom Prozessor her, während da bei der Konkurrenz Dual-Core A5 Prozessor drin ist, hier ein Quad-Core Nvidia Tegra 3 Prozessor, also 4 CPU-Kerne und sage und schreibe, ich glaube, es waren 8 GPU-Kerne, also unerreichbar für die Konkurrenz. Nur die Kamera, die schwächelt. Ja, die Kamera schwächelt etwas. NFC ist eingebaut und arbeitet auch mit einem normalen Micro-USB-Anschluss. Und damit ist also das Urteil ganz klar, gefällt technisch das Google Nexus 7 immer noch das beste Tablet. Ich hätte es gar nicht vermutet, ehrlich gesagt. Ich hatte da schon Angst. Aber selbst der Kindle Fire HD ist besser als das Gerät der Konkurrenz, der Nicht-Android-Konkurrenz. Naja. Sehr schwach, muss ich sagen. Ziemlich schwach. Also, gute Nachrichten. Gute Nachrichten auch für das Samsung Galaxy S3. Da wurde nämlich ein nicht ganz so ernstzunehmender Härtetest gemacht. Ihr kennt vielleicht die berühmte Reihe Will It Blend. Und der ja, nette, sympathische Wissenschaftstyp, der schmeißt auf der einen Seite so ein Fruchttelefon, das neueste rein, und auf der anderen Seite ein Galaxy S3, und dann werden die Mixer angeschaltet, und ratet mal, wer erstaunlich lange den Mixer standhält, fast schon unmenschlich lange, ja, unglaublich. Irgendwann muss es natürlich den Plantec-Mixer ergeben, aber es ist faszinierend, ja, wie robust das Teil ist. Also zumindest im Mixer geht das Samsung Galaxy S3 jedenfalls nicht so schnell kaputt. Schaut euch mal das Video an, ich habe so gelacht. Ja. Wie gesagt, ist nicht ganz so ernst zu nehmen natürlich, aber interessante Geschichte. Ja, Nachtrag übrigens, jetzt kommen wir zu den Community-Sachen. Nachtrag wegen der Präsentation von Android im Einzelhandel. In Einzelhandel, da hat Philbo geschrieben. Die Verkäufer können nichts dafür. Sie haben keine Zeit, sind unterbezahlt und überbeansprucht. Wer sich toll anstellt und die Geräte gut pflegt, bekommt nicht mehr Gehalt oder sonst etwas. Warum also mehr Arbeit auf sich nehmen? Ja. Ich tue das mal in Etappen jetzt beantworten oder meine Meinung dazu sagen. Gebe ich dir absolut recht. Ich wollte auch nicht den Verkäufern jetzt direkt die Schuld geben, sondern eben dem Geschäft an sich. Denn ich finde, es gehört auch zum Kundenservice, dass die Geräte in einem einwandfreien Zustand sind und dass die Kunden, wenn die das Gerät in der Hand nehmen, nicht einen Haufen Müll sehen, ja, sondern ein ordentlich funktionierendes Gerät. Ja. Dann zum Thema Android hingeklatscht, während schreibt in Klammer Supertitel. Ja. Dafür sind die Hersteller verantwortlich. Der Platz in Geschäften ist kostbar. Wer schön präsentiert werden will, muss zahlen. Jedes Produkt, egal welches, welche Marke oder welches Geschäft, ein besserer Platz im Regal kostet Geld. Ein größerer Platz, ein Platz auf Augenhöhe oder ein besonders gestalteter, gesonderter Bereich. Alles muss erkauft werden. Bezüglich muss man dem Handel Anreize bieten und geben. Und da gibt es dann das Problem. Es kostet zu viel, es kommen zu schnell zu viele Geräte neu auf den Markt und nicht mal gut informierte und an Android interessierte Personen haben einen Überblick über alle Geräte, Hersteller und Oberflächen bei den Geräten. Das größte Problem, glaube ich, ist die Überschwemmung des Marktes. Jede Woche ein neues Gerät, jedes eine leicht andere Oberfläche, jedes ein anders strukturiertes Menü, jedes ein eigenes Feature. Es lohnt sich einfach nicht für den Verkäufer, sich einzuarbeiten. Wenn man was verinnerlicht hat, muss man neu anfangen, weil es das nächste Gerät gibt. Ich kenne keinen Android-Hersteller, der sich auf eine Reihe konzentriert. Einsteiger, Mittelklasse und High-End. Dieses Line-Up ist dann ein Jahr das Line-Up des Herstellers. Der Handel kann sich einstellen und einarbeiten. Der Kunde muss sich nicht direkt nach dem Kauf ärgern, weil es 2 Wochen später ein neues, besseres, geupdatetes Gerät gibt und der Markt wäre übersichtlich. Ja, im Prinzip kann man nichts dagegen sagen, außer dass die Leute im Verkauf oder das Geschäft eben trotzdem dafür verantwortlich ist. Und es ist ja nicht so schön, wäre es, wenn ein Geschäft alle Android-Handys hätte. Das ist aber nicht der Fall. Ein Geschäft hat meistens nur einige Dutzend Handygeräte vorrätig im Geschäft und mit diesen muss ich eben das Personal auskennen. Das setze ich einfach voraus, auch wenn es schwer ist. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass die jedes Gerät, was auf dem Markt ist, beherrschen müssen, sondern nur die, die sie im Sortiment haben. Und bei manchen Geschäften ist es auch nur 5 oder 6 Stück. Ja, und es wird doch sicherlich zu machen sein. Mit dem festen Line-Up, ja gut, das ist natürlich genau das, was man eigentlich nicht will. Ja, die Auswahl ist ja ein wichtiges Kriterium bei Android. Und ich denke, das ist auch richtig so. Nicht auszudenken, wenn es nur noch wenige Handys gäbe und dann ja, also naja. Aber wie gesagt, du machst hier noch weiter, deswegen lese ich mal weiter vor. Für mich kommen nur noch Nexus Geräte in Frage. Vielen empfehle ich aber andere Android-Geräte, weil diese günstiger sind oder Features haben, die besser zu ihnen passen. Ich selber würde mir schon aus dem Grund kein anderes Gerät kaufen, weil ich mich auf gut Deutsch verarscht vorkomme. Nehmen wir zum Beispiel das Galaxy S3, das Flaggschiff von Samsung, für 4 Wochen. Dann kam das S3 in einer anderen Farbe mit mehr Speicher, mit LTE. Kaum hat man das Gerät, gibt es das gleiche in einer besseren Version für fast das gleiche Geld. Da muss ich leider Apple einen Pluspunkt geben. Da hat man eine Übersicht, da weiß man, welche Geräte in welchen Versionen für ein Jahr vorhanden sind und die Präsentation der Geräte ist besser. Also, der mittlere Teil, da wurdest du jetzt schon. Ja, die Präsentation von einem neuen iPad leider als fehlerbehaftet gezeigt, ja, deine Aussage, weil Apple hält sich eben nicht immer an dieser Ein-Jahr-Rhythmus. Das neue iPad ist eben jetzt rausgekommen, ja. Und da hat zwar auch einen Aufschrei gegeben bei den iPad 3-Usern, aber naja, gut, ich meine, es gibt halt immer wieder das besseres Gerät und ich glaube, da muss man auch darüber stehen. Dadurch, dass es jetzt ein anderes Gerät gibt, das eben mehr kann, wird ja das eigene Gerät nicht schlechter. Und da muss man sich dann fragen, warum hat man sich das Gerät gekauft, weil es so schlecht war oder weil man einfach immer nur das Beste haben will. Also wenn man immer nur das Beste haben will, dann am besten keinen Vertrag machen und es so machen wie die Leute mit den Autos, ja, ein paar Monate fahren und dann wieder verkaufen, machen nach kaum einen Verlust, ja, und dann ein neues Auto holen und dann geht das, ja, wunderbar. Aber das muss man nicht unbedingt. Ja. Es reicht eigentlich, wenn man sich ein gutes Handy kauft und das kann man dann auch seine 1 bis 2 Jahre benutzen. Ich bin da mehr auf ein Jahr fixiert. Aber wie gesagt, durch das Erscheinen von einem anderen Gerät wird das alte Gerät oder das Gerät, das man gekauft hat, wird dadurch nicht schlechter. Das verliert auf einmal keine Funktionen. Und ja, die Präsentation der Geräte ist besser bei der Konkurrenz, das stimmt, aber das ist genau das, was ich ja auch gesagt habe. Ich glaube, dass es eben hauptsächlich auch damit zusammenhängt, dass eben das Personal da mehr Willen zeigt. Ja, das muss man ganz klar sagen. In dem speziellen Fall ist natürlich auch ein Shop-in-Shop-System vorhanden, wo da jemand den ständig auf die Fingern haut. Ja, also wenn da ein Gerät nicht in Ordnung ist, da ist aber was los. Und so sollte es eigentlich auch sein. Also eigentlich müsste es so sein, der Samsung-Vertreter da muss kommen, in die Geschäfte regelmäßig kontrollieren. Ja, so kenne ich das auch noch. Ich habe ja mal im Mobilfunkbereich gearbeitet. Und da wird denen dann auf die Finger gekloppt und gesagt, wie präsentiert ihr eigentlich unsere Ware? Ja, so geht das nicht. Entweder ihr präsentiert die richtig, ja, oder euch werden die Vergünstigungen gestrichen. Boom. Weil diese Vergünstigungen, die sind nämlich Realität. bei Großeinkäufen beispielsweise, gerade in den großen Elektronikmärkten, die kriegen die Handys zu viel günstigeren Konditionen als die kleinen Händler. Und entsprechend hat da auch dann ein Mensch von Samsung auch mehr Druck auszuüben als jetzt bei den Kleinhändlern vielleicht. Ne? Aber die Kleinhändler, die stecken sich vielleicht eh mehr an, weil sie sonst gar nichts mehr verkaufen. Also das regelt sich. Gut, aber da muss, wie gesagt, da muss was gemacht werden, egal von wem. Und die Hersteller müssen dann halt auch mal schwere Geschütze ausfahren, um eben hier die Geschäfte dazu zu bringen, hier ihre Ware nicht wie den letzten Müll zu präsentieren. Dann könnte Android auch haben, nur dann sollten die Hersteller sich auf einige Geräte konzentrieren und diese bewerben, aber es scheint auch so zu klappen, ja. Also die Verkaufszahlen sprechen natürlich für sich, klar, aber dennoch, denke ich, könnte man das noch optimieren und halt auch, sag ich mal, andere Käuferkreise ansprechen, wenn eben die Geräte ordentlich und sauber präsentiert werden. Ist ja auch so, dass die nicht in jedem Geschäft chaotisch hier präsentiert werden. Sonst wäre vielleicht auch der Abverkauf von den Android-Handys deutlich schlechter. Ja. Es gibt durchaus noch Geschäfte, das sind halt die mit Vorbildfunktion, die Android-Geräte gut präsentieren. Hut ab vor diesen Leuten. Dann als Schlusssatz hast du noch geschrieben, mir aber alles egal, dass LG Nexus 4 kommt. Da habe ich für ein Jahr das aktuellste und zu allem kompatible Android-Gerät mit der aktuellsten Software. Das stimmt. Da kann man nichts dagegen sagen. Ja, dann komme ich auch jetzt gleich zur App der Woche. Ist bei mir ein Spiel diesmal wieder. Und wer Fan ist von japanischen Rollenspielen, der wird bei Symphony of Eternity seine Freude daran haben. Das Spiel ist in Englisch, ja, kein Problem. Also für die Leute, die kein Japanisch können, da kann es übrigens auch für Japanisch stellen. Die Sprachausgabe kann man auch anschalten. Die ist in Japanisch, was mir sehr, sehr gut gefällt. Auf jeden Fall will ich die original japanische Sprache haben bei so einem Spiel. Es ist immer ein großes Manko gewesen bei den Konsolenspielen, dass sie entweder dann in der europäischen Version gar keine Sprachausgabe hatten oder eben eine furchtbar schlechte Synchro. Bei Symphony of Eternity, da wird einem sofort klar, warum ich zumindest das Spiel hier als App der Woche hier gemacht habe, ja, oder genommen habe. Entschuldigung. Der Vorspann ist schon wirklich allein schon diese 99 Cent wert, die das Spiel kostet. Wer also auf japanische Pop-Music und eben schöne Intro steht, der wird hier sehr schöne Sachen finden. Also richtig toll animiertes Intro, ja, mit einem professionellen Soundtrack. Richtig schön gemacht. Ja. Und erzählt halt schon mal so eine Vorabgeschichte. Und dann geht's halt so weiter, wie man es von einem typischen RPG in diesem Stil eben gewohnt ist. Das bedeutet, Moment, ich mache hier mal weiter, so, ich habe hier meine Party und das bedeutet, die Grafik ist mehr, also ist eher mau, ja, da kommt es ja bei diesen auch nicht darauf an, bei diesen Rollenspielen, die Steuerung ist gut gelungen, man klickt einfach auf den Bildschirm, wo man hin will, ja, man kann Monstern auch ausweichen, ist also kein reiner Zufallskampf da und somit macht es eigentlich ziemlich Spaß. Es gibt auch gut Abwechslung mit seiner Party, die erweitert werden kann. Momentan sind es zum Beispiel 3 Personen. Und da kann man dann eben diese Leute auch aufwerten. Natürlich, so wie es bei Rollenspielen sich gehört. Man hat Items, die man mitnehmen kann. Tränke, um eben wieder Energie zu schöpfen. Und dann ist das so ein Kampf, ich möchte fast sagen, so wie das Final Fantasy 3 und Final Fantasy 4 im Original mal waren, so ist auch dann etwa, sogar die Grafik sogar noch etwas besser, würde ich meinen. Und die Welten, gut, ich habe noch nicht so allzu viel davon gesehen, aber das, was ich gesehen habe, ist schon mal richtig schön aufgemacht und macht also Spaß und sieht auch sehr, sehr weitläufig schon mal aus. Ich glaube, das war angegeben mit mindestens 28 Stunden Spielspaß. Und das ist eigentlich für 99 Cent absoluter Hammer. Das zeigt wieder, dass die Spiele da längst schon die Vollpreisspiele überholt haben. Zu einem wesentlich geringeren Preis. Richtig Wahnsinn. Und also für JRPG-Spieler wird das hier gefundenes Fressen sein. Übrigens hat die Firma Kemco Games, von dem das Programm ist, hier noch etliche andere geniale Anime RPGs in diesem Stil auf Lager und die sind alle von den Charakteren her wunderschön, wenn man eben auf Anime und Manga steht. Da fühlt man sich da gleich zu Hause. Und damit sind wir am Ende vom Podcast. Ich hoffe, es waren wieder ein paar nützliche Sachen dabei. Wenn es überhaupt noch irgendwie besser ging, nachdem ihr sicherlich schon alle gehört habt, welche neue Geräte jetzt von Google da gezeigt wurden auf dem Event. Ich werde wahnsinnig, dass ich das nicht nach dem Ding machen kann. Dafür aber nächste Woche, ja, werde ich ausführlich über das Event sprechen. Da könnt ihr euch drauf verlassen. In der Zwischenzeit, wenn ihr mich erreichen wollt, wenn ihr uns erreichen wollt, auf Google Plus findet ihr uns auf plusuncast und auch per Mail könnt ihr mir Informationen, Beiträge, Kritiken und so weiter schicken. Rio@thenetcast.com, RYO@thenetcast.com. Alle Links und Informationen findet ihr auf der Seite uncast.thenetcast.com, immer auf die Mehrzahl @thenetcast.com. Und damit bleibt mir nur noch euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und bis nächste Woche. Tschüss!